haben alles erfahren. Da waren Hoffnung und Angst in den gemeinsamen Jahren. Ich hab dich zum Weinen und zum Lachen gebracht. Wir haben viel Unsinn und so viel Kluges gemacht. Sorgen bereitet und ich war auch dein Halt. Ich hab dir Wärme gegeben und oft war ich viel zu kalt. Ich war der Felsen im Meer, doch auch der Wind, der sich dreht. Und das eine ist klar und es ist wie ein Gebet. Auf ewig mit dir, auf immer und ewig gehörst du zu mir. Und steht der Himmel in Flammen, zieht ein Sturm übers Land. Auf immer und ewig.